0800 22 54 22 54, unsere Debatte. Nachdem sturzbetrunkene Jugendliche mal wieder pöbelnd durch die beschauliche Heidelberger Innenstadt getorkelt waren und dabei nicht nur die Neckarwiesen in ein Scherbenmeer verwandelten, da hatte der Heidelberger Stadtrat genug und verfügte, schon bald soll nach 22 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden in Heidelberg. Wohlgemerkt nicht nur an Jugendliche nicht, sondern auch an Erwachsene soll ab 22 Uhr in Heidelberg ab demnächst kein Alkohol mehr verkauft werden. Nun hatte ohnehin das Stuttgarter Kabinett schon Mitte Mai beschlossen, von 2010 an ein solches Gesetz in Kraft treten zu lassen. Das würde denn in ganz Baden-Württemberg gelten. Wir fragen Sie, ist das der richtige Weg, um den Alkoholismus der Jugendlichen, vielleicht den Alkoholismus generell einzudämmen, indem man den Alkoholverkauf nach 22 Uhr verbietet? 0800 22 54 22 54, rufen Sie uns jetzt an, so wie das Peter Metzger aus Geislingen getan hat. Guten Tag, Herr Metzger. Guten Tag. Was und das Sie? In einem Land, wo der Chef der Ministerpräsident Oettinger heißt. Was sagen Sie? Ich glaube nicht, dass das durchsetzbar ist. Mal abgesehen davon sind auch ein Haufen Arbeitsplätze in der Gastronomie dann wirklich gefährdet. Ja. Ja. Aber ich denke auch, wenn man mal überlegt, also Wein zum Beispiel, die meisten Jugendlichen trinken keinen Wein, zum Beispiel. Mhm. Gell? Also ich persönlich wäre gar nicht mal so dagegen. Also mir macht Alkohol selber, mir schmeckt es nicht. Also gut, also für Sie wäre es nicht wichtig. Nur hat der Heidelberger Polizeisprecher Harald Kürzer gesagt, die Dimensionen seien inzwischen sehr, sehr bemerkenswerte geworden. Mittlerweile seien generell etwa 80% der jungen Leute bei Feiern, wie er es nannte, stockbesoffen. Ist es da nicht ja. doch an der Zeit, irgendwie etwas zu tun? Ich denke aber, das wird langsam darauf hinausgehen, dass die Leute, die den Alkohol für die Erwachsenen, die den Alkohol für die Jugendlichen besorgen oder auch vorhandene, also anwesende Volljährige, dass die belangt werden dann mit der Zeit. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Weil ganz ehrlich, Sie können natürlich einen Ausschank ab 22 Uhr verbieten, ja. Da fahre ich an die Tankstelle, hol dort meinen Wein. Ja, da würde man dann ja auch nichts mehr bekommen. Ja, also ab 22 Uhr gibt es gar nichts mehr. Man müsste 24 das Uhr, ja. Und dann mittlerweile gibt es ja auch rund um die Uhr Läden, die aufhaben, gibt es da dann auch keinen Alkohol mehr. So ist außerdem, es. Ich kann mir doch das im Voraus besorgen. Das ist also natürlich wahr, ja. Das wäre dann. Also die Möglichkeiten, man muss. Und das kommt dann an, natürlich auch das Nächste. Und dann bei den Vereinen. Wie läuft es bei den Vereinsfesten? Das müssen, ich bin der Ansicht, dass man die Leute belangen muss. Der Gastwirt, der kann heute schon belangt werden, wenn er einem Jugendlichen Alkohol verkauft. Das geht. Aber ein Vereinsvorsitzender zum Beispiel nicht, wenn er bei seinen Vereinsfesten Alkohol verkauft. Na gut, das wäre dann keine öffentliche Veranstaltung. Und es geht ja hier darum, den öffentlichen Verkauf von Alkohol zu verbieten. Aber wenn ich eine Vereinsveranstaltung habe, wo jeder hin kann, dann ist das doch auch eine öffentliche Veranstaltung. Also dann muss jeder, der Alkohol an Jugendliche ausschenkt, muss auch belangt werden. Dann wäre der Veranstaltungsleiter zuständig. Ja. Gut, vielen Dank. Also, bitte. Peter Metzger aus Geislingen haben wir gehört. Aus Freiburg hat uns Evgenia Baumann angerufen. Guten Tag, Frau Baumann. Guten Tag. Was sagen Sie? Sie müssen die Szene in Freiburg abends anschauen. Sie werden schockiert sein. Und das auf drei kleinen Straßen sind über 1000, vielleicht 2000 betrunkene Jugendliche. Und das macht schon einen Eindruck. Aber ich denke, Alkoholverkaufen in dieser Zeit zu verbieten, das bringt vielleicht etwas. Aber Jugendliche, die am Abend irgendwo hingehen, die besorgen für sich das schon in Voraus. Einerseits, andererseits gibt es Alkoholtrupps und alles drum und dran. Ich ja. denke, man soll um die Jugendliche beginnen, sich zu kümmern. Und Beispiel, wenn man über Freiburg spricht, hier kämpfen Jugendliche vor einem Keller in eine Schule, in diesem Stadtteil, wo ich wohne, um seit 10 Jahren einen Keller zu bekommen, um dort Musik zu machen. Und die ganze Bevölkerung, ältere Leute, mit ganzen Kraft sind sie dagegen. Und ich denke, man muss schon so belegen, möchten wir Jugendliche haben, die unsere Rente bezahlen können, oder möchten wir Jugendliche haben, die dann praktisch Psychiaterfall in 20 Jahren und Alkoholiker sind. Und das Problem muss man von vorne anschauen. Und diese Protest, das ist schon ein Protest der Jugendlichen, die sagen, Druck von Eltern, Druck die Schule, Druck von allen mit Seiten. Protest meinen Sie jetzt das Trinken? Ja. Und ich kenne viele Jugendliche, weil ich meine Tochter in Pubertät habe und habe ich Szene auch gesehen und sehe ich täglich, was sollen die Jugendlichen sonst machen, wenn sie sich treffen, die trinken Alkohol. Na gut, man kann sich auch auf andere Weise noch verlustieren. Was denn? Wo haben sie denn Platz? Na gut, ich kenne jetzt die Situation in Freiburg nicht genau, was Clubs... Kommen Sie einmal und dann schauen Sie, ja, Frau Baumann, ich habe noch eine Frage. In Freiburg gilt ja eine Besonderheit. Außerhalb von Kneipen ist in bestimmten Straßen der Altstadt generell verboten, Alkohol zu trinken. Haben Sie den Eindruck, dass das etwas bewirkt? Nein. Gar nicht? Nein, das bewirkt gar nichts, weil gibt's hier viele, viele Plätze, wo Jugendliche sich sammeln von einem Stadtteil zu den anderen und Jugendliche besorgen sich Sache voraus und gehen sie feiern. Ganz normal gehen sie sich entspannen und kann ich sie gut verstehen. Ja. Turbo-Abitur, Druck von Eltern, drum und dran und die gehen einfach abschalten, wie wir Erwachsene auch in Kneipe gehen und abschalten. Nur, dass sie zu jung sind, mit solchen Mitteln abzuschalten. Vielen Dank. Man braucht Plätze für Jugendliche, wo sie was anderes tun können. Und auch Erwachsene. Evgenia Baumann aus Freiburg, vielen Dank war das. Vera Steude hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Steude. Ja, hallo, guten Tag. Was sagen Sie? Ich kann Sie leider nur ganz schwer verstehen. Ich wollte eigentlich nur Bescheid sagen, also ich finde es nicht, wenn das verboten wird. Weil man kann ja jetzt nicht einfach alles verbieten, weil ein paar Leute rumpöbeln. Also die Leute haben schon immer gepöbelt und die werden auch immer pöbeln. Da kann man, glaube ich, nicht viel ändern. Vielen also, Dank. Wenn jetzt alles verbietet sind. Die Leitungsqualität ist... Wir hören Sie nur immer halb, Frau Steude, deswegen würde ich das Gespräch gern beenden. Vielleicht ein andermal über ein Festnetz, das wäre besser. Ich verstehe Sie im Moment ganz schlecht. Vera Steude war das von ihrem Mobiltelefon. Markus Anders aus Stuttgart hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Anders. Guten Tag, vom Sie? Festnetz, ja. was mich interessiert ist, dass die Regierung, die jetzt hier in Stuttgart ein Verbot durchsetzen will, oder plant, dass ich von dieser Regierung wenig über Ursachen höre. Ja. Also, und dieser Aspekt interessiert mich einfach. Also wenn Verbote durchgesetzt werden sollen, dann zeigt das für mich Hilflosigkeit. Und ich habe jetzt erst spät zu dem Thema zugeschaltet, aber ich denke, es wäre interessant von der Regierung zu hören, warum das denn eigentlich so zunimmt in den letzten Jahren. Was könnten Sie sich denken an Ursachen? Ich denke, was Frau Baumann eben gesagt hat, die Zunahme des Druckes, auch eine gewisse Perspektivlosigkeit, die sich da auch zeigt? Ja, das sind sicher Aspekte davon, das denke ich schon, ja. Ja, also diese Regierung ist ja auch eher für mehr Leistung in den Schulen und ich glaube, das ist sehr eng verquickt miteinander. Vielen Dank, Markus Anders aus Stuttgart und zuletzt Peter Schneider aus Darmstadt. Herr Schneider, eine knappe Minute haben wir noch, die schenke ich Ihnen. Okay, ich mache schnell. Okay, ich muss der Frau Baumann auch ziemlich zustimmen. Sie hat sehr viele interessante Sachen gesagt. Natürlich sind die Kinder unterbelastet oder beziehungsweise Sie wissen schon, was ich meine. Ja, also unter Druck. Ja, und auch zu wenig engagierte Sachen, die sie machen können und so weiter. Also wird zu wenig viel gemacht. Ich wäre aber generell auch trotzdem fürs Alkoholverbotsverkauf und würde generell mal gucken, ob es nicht sicher sinnvoller wäre, aus Sicherheitsgründen umzustellen, generell auf diese PET-Flaschen. Die gibt es bei Feinkost Albrecht zum Beispiel. Da kann nichts kaputt gehen. Die machen auch keinen Spaß, wenn man die hinschmeißt. Die sind aus Plastik. Aber der Alkohol bleibt der nämliche. Ja, aber das Scherbenproblem ist erstmal weg. Gut, da haben Sie recht, mein Kopf hauen und so weiter. Aber natürlich sollte man das irgendwo einschränken. Man muss aber auch den Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich auszudrücken und was zu machen, allerdings außerhalb von diesen Alkoholdingen. Aber es liegt in einem gesamtgesellschaftlichen System. Es ist halt alles ein bisschen schwierig momentan. Und da trinken alle Leute mit Alkohol. Peter Schneider aus Darmstadt war das. Vielen Dank allen, die sich an dieser Debatte beteiligt haben. Für das Verbot, gegen das Verbot und mit dem Satz, an den Ursachen müsse etwas geändert werden. Und das stimmt ja auch.